Wien 1, Naglergasse 2, Wohnung der Familie Klaber und 23 anderer jüdischer Bewohner. Familie Klaber. Felix Klaber wurde wahrscheinlich 1889 in Wien geboren. Er war mit Aurelia Klaber, geboren 1891 in Tarnopol, verheiratet. Beide wurden am 11.01.1942 mit Transport 14, Nummer 399 und 400 von Wien nach Riga deportiert und dort ermordet. Auch die Tochter, Edith Klaber, geboren 1922, wurde nach Riga deportiert, jedoch von dort nach Kivioli, Estland, dann ins Konzentrationslager Stutthof und danach in das Konzentrationslager Neuengamme verschleppt. Sie überlebte. Weitere Bewohner in Sammelwohnungen im selben Haus waren Jakob Brach, geboren 1869. Er wurde am 11.01.1942 von Wien nach Riga deportiert und hat nicht überlebt. Ella Fischer, geboren 1884. Sie wurde am 20.05.1942 von Wien nach Mali-Trostinetz deportiert und dort am 26.05.1942 ermordet. Else Goldschmidt, geboren 1886, am 19.10.1941 von Wien nach Litzmannstadt Lodz deportiert. Sie hat nicht überlebt. Ida Karp, geboren 1882, am 19.02.1941 von Wien nach Kielce deportiert. Sie hat nicht überlebt. Alice Moser, geboren 1884 in Wien. Sie wurde am 20.05.1942 von Wien nach Mali-Trostinetz deportiert. Am 26.05.1942 wurde sie dort ermordet. Martha Schanzer, geboren 1879 in Römerstadt, am 20.05.1942 von Wien nach Mali-Trostinetz deportiert, am 26.05.1942 wurde sie dort ermordet. Margarete Schiller, geboren 1905, wurde am 19.02.1941 von Wien nach Kielce verschleppt. Sie hat nicht überlebt. Rosa Frieda Stein, geboren 1891, am 20.05.1942 wurde sie von Wien nach Mali-Trostinetz deportiert, dort am 26.05.1942 ermordet. Selma Stössel, geboren 1892 in Wien, am 31.08.1942 von Wien nach Mali-Trostinetz deportiert, dort am 4.09.1942 ermordet. Regine Vogel, geboren 1877, sie wurde am 20.05.1942 von Wien nach Mali-Trostinetz deportiert und dort am 26.05.1942 ermordet. Elsa Winkler, geboren 1880 in Podersam, sie wurde am 11.01.1942 von Wien nach Riga deportiert, wo sie zu Tode gebracht wurde. Diese Personen wurden am 27. August 1942 von Wien nach Theresienstadt und dann nach Treblinka verschleppt, wo sie am 26. September 1942 ermordet wurden. Henriette Horn, geboren 1866. Johanna Kohn, geboren 1876 in Wien. Caroline Kohn, geboren 1860. Heinrich Stössel, geboren 1864. Am 20. Mai 1942 von Wien nach Mali-Trostinetz deportiert und dort am 26. Mai 1942 ermordet. Peter Josef Skutecki, geboren 1934 in Wien. Friedrich Skutecki, geboren 1902 in Wien. Und Marietta Skutecki, geboren 1912 in Wien. Am 15.10.1941 von Wien nach Litzmannstadt, Lodz, deportiert und dort am 21.04.1942 ermordet, Laura Deutsch, geboren 1872 in Brünn, Heinrich Kant, geboren 1877 in Prag, Alice Kant, geboren 1889 in Wien, wurde am 15.10.1941 von Wien nach Litzmannstadt, Lodz, deportiert und am 11.09.1942 in Chelmo ermordet. Rachel Mendes, geboren 1907, wurde am 6.02.1942 von Wien nach Riga deportiert und dort ermordet. Felicia Schotten, geboren 1910 in Wien, sie wurde am 6.02.1942 von Wien nach Riga deportiert. Am 19.07.1944 wurde sie von Riga nach Kovno und später nach Stutthof überstellt. Sie hat nicht überlebt.